Der Saal ist brechend voll mit Journalisten, auch einige Europaabgeordnete sind gekommen, von den Grünen aber auch aus anderen Parteien. Das ist genau die Kulisse, vor der Daniel Cohn-Bendit, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Europaparlament, zu garantiert großer Form aufläuft. Seit er bei den Europawahlen in Frankreich mit den Grünen nur hauchdünn hinter den zweitplatzierten Sozialisten gelandet ist, kann der 64-Jährige vor Kraft kaum noch laufen. Mit voller Energie hat sich Cohn-Bendit nun ein neues Ziel gesetzt. Er möchte eine zweite Amtszeit des derzeitigen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso verhindern. In dieser Zeit der Krisen ist Barroso der falsche Mann am falschen Platz. Ist ein netter Kerl, ist ein honorabler Mensch, aber er hat nicht die Standfestigkeit, die wir brauchen vom Kommissionspräsidenten, wenn wir sehen, wie schwierig die Krisen sind, wie sie jetzt sind. Der grüne Fraktionschef im Europaparlament findet, der portugiesische Kommissionspräsident sei viel zu nachgiebig gegenüber den EU-Regierungen, ganz besonders gegenüber den großen Ländern wie Frankreich und Deutschland. Cohn-Bendit hält Barroso für einen Zauderer, zu unentschlossen bei der Bewältigung der Finanzkrise, zu halbherzig beim Kampf gegen den Klimawandel, zu marktliberal. Der grüne Fraktionschef fordert, dass der EU-Kommissionspräsident nicht wie geplant im Juli, sondern erst im Herbst nominiert wird. Denn dann gilt mit etwas Glück der Vertrag von Lissabon und erst zu dessen Konditionen wollen die Regierungen die übrigen 26 EU-Kommissare nominieren. Das Parlament, findet Cohn-Bendit, sollte aber nicht getrennt über Kommissionspräsident und Kommission entscheiden und schon gar nicht auf zwei unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen. Stattdessen sollten die Abgeordneten im Herbst den Regierungen eine Alternative zu Barroso vorschlagen. Eine der Probleme bei dieser Wahl war nach außen, zu was nutzt das Parlament? Und dieses Parlament kann zeigen, zu was es nutzen kann. Das brauchen die Bürgerinnen und Bürger. Die brauchen keinen Mischmasch in der geschlossenen Türen, sondern sie brauchen klare Transparenz der Entscheidung. Noch Anfang des Monats sah es nicht so aus, als ob Cohn-Bendit auf viel Unterstützung für seinen Anti-Barroso-Feldzug rechnen konnte. Doch seit den Europawahlen hat sich der Wind in Brüssel gedreht. Die Sozialdemokraten wollen seit ihrer Wahlniederlage den Portugiesen nicht mehr so einfach mitwählen. Damit ist die erforderliche Mehrheit im Europaparlament erstmal weg, denn auch die Liberalen zieren sich. Und wenn die Regierungen nicht mit dem Europaparlament verhandeln, dann ist der Kandidat Barroso schon jetzt endgültig durchgefallen. Diese Botschaft ist angekommen bei den 27 Chefs, die Barroso eigentlich morgen beim Gipfel in Brüssel zum zweiten Mal zum Kommissionspräsidenten küren wollten. Das aber werden die Regierungschefs nun nicht mehr wagen, da ist sich Daniel Cohn-Bendit sicher. Ich glaube, dass sie eine tolle Erklärung abgeben wollen. Das ist der einzige Mann und er ist der tollste und das ist die Notwendigkeit für Europa und formal werden wir entscheiden im Oktober. Der grüne Fraktionschef im Europaparlament hat durchaus ein paar Ideen, wer anstelle von Barroso EU-Kommissionschef werden könnte. Er will aber keinen Namen nennen, weil er die Kandidaten nicht verbrennen möchte. Eine Mehrheit aber würde sich schon finden, sagt Cohn-Bendit selbstsicher. Und dann werde man weitersehen. Das Parlament macht einen Vorschlag, der Rat sagt, ihr seid tolle Typen, darauf sind wir nicht gekommen, wir gehen alle ein trinken oder sie sagen, wir sind dagegen und dann müssen wir verhandeln. So ist die Demokratie. Die Grünen haben bei diesen Europawahlen insgesamt 25% zugelegt, auch weil sie mehr Demokratie in Europa versprochen haben. Das stärkt Daniel Cohn-Bendits Kampflaune nur noch mehr. Zudem hat die Galionsfigur der europäischen Grünen in den 15 Jahren als Europaabgeordneter gelernt, dass es dem Parlament noch nie geschadet hat, wenn es sich mit den EU-Regierungen anlegt. Bedenkenträger bürstet Cohn-Bendit mit vollem Einsatz ab. So darf Europa nicht weitermachen. Europa muss anders werden, wenn Sie mal Europa haben wollen. Wenn Sie immer so schlappschwänzig daherkommen, das ist Europa, da können Sie gleich nach Hause gehen, an den Job beginnen. Dann hat es keinen Sinn.